Erst da alle Könige hörten, was Josua tat. Sie wohnten am Jordan und am Meer. Es waren Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Zweiter, sie alle kamen zusammen. Sie wollten Josua und Israel bekämpfen. Dritter, die Leute von Gibeon hörten auch. Sie hörten, was Josua mit Jericho und Ägai tat. Vierter, sie wollten klug sein. Sie machten sich bereit für eine Reise. Sie nahmen alte Säcke für ihre Esel. Sie nahmen alte, kaputte Weinschläuche. Fünfter, sie zogen alte, geflickte Sandalen an. Sie trugen alte Kleider. Ihr Brot war hart und zerbröselt. Sechster, sie gingen zu Josua nach Gilgal. Sie sagten zu ihm und den Männern Israels, wir kommen aus einem fernen Land. Macht Frieden mit uns. Siebter, die Männer Israels antworteten den Hevitern, vielleicht wohnt ihr nah bei uns. Wie können wir dann Frieden mit euch machen? Achter, sie sagten zu Josua, wir wollen dir dienen. Josua fragte sie, wer seid ihr? Woher kommt ihr? Neunter, sie antworteten ihm, wir sind deine Diener. Wir kommen aus einem sehr fernen Land. Wir hörten von Jahwe, deinem Gott. Wir hörten, was er den Ägyptern tat. Zehnter, wir hörten auch, was er den zwei Amoriterkönigen tat. Sie wohnten jenseits des Jordan. Es waren Sihon von Hesbon und Og von Basan. Elfter, unsere Anführer sagten uns, nehmt Essen für die Reise. Geht zu ihnen und sagt, wir wollen euch dienen. Macht Frieden mit uns. Zwölfter, hier ist unser Brot. Wir nahmen es warm von zu Hause mit. Jetzt ist es hart und zerbröselt. Dreizehnter, hier sind unsere Weinschläuche. Sie waren neu, als wir sie füllten. Jetzt sind sie kaputt. Unsere Kleider und Sandalen sind alt von der langen Reise. Vierzehnter, die Männer nahmen etwas von ihrem Essen. Aber sie fragten Jahwe nicht um Rat. Fünfzehnter, Josua versprach ihnen Sicherheit. Er machte einen Friedensvertrag mit ihnen. Er versprach, sie leben zu lassen. Die Anführer des Volkes schworen es auch. Sechzehnter, drei Tage später hörten sie etwas. Die Gibeoniter wohnten ganz nah. Sie wohnten mitten unter ihnen. Siebzehnter, die Israeliten zogen los. Am dritten Tag kamen sie zu ihren Städten. Ihre Städte waren Gibeon, Kephira, Beroth und Kirjat Jerim. Achtzehnter, die Israeliten taten ihnen nichts. Die Anführer hatten ihnen bei Jahwe geschworen. Das ganze Volk beschwerte sich bei den Anführern. Neunzehnter, die Anführer sagten zum Volk, wir haben ihnen bei Jahwe geschworen. Darum dürfen wir sie nicht verletzen. Zwanzigster, wir werden das tun, wir lassen sie leben. Dann wird Gott nicht zornig auf uns sein. Wir haben ihnen ja geschworen. 21. Die Anführer sagten, sie sollen leben. Sie wurden Holzfäller und Wasserträger für das Volk. So hatten es die Anführer gesagt. 22. Josua rief sie. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr uns getäuscht? Ihr sagtet, wir wohnen weit weg. Aber ihr wohnt mitten unter uns. 23. Darum seid ihr verflucht. Ihr werdet immer Diener sein. Ihr werdet Holzfäller und Wasserträger für das Haus meines Gottes sein. 24. Sie antworteten Josua, wir hörten, was Jahwe, dein Gott, Mose sagte. Er würde euch das Land geben. Er würde alle Menschen dort töten. Wir hatten große Angst, dass ihr uns tötet. Darum haben wir so gehandelt. 25. Jetzt sind wir in deiner Hand. Mach mit uns, was du für richtig hältst. 26. Josua tat dies mit ihnen. Er schützte sie vor den Israeliten. So töteten die Israeliten sie nicht. 27. Josua machte sie zu Holzfällern und Wasserträgern. Sie dienten dem Volk und Jahwes Altar. Das ist bis heute so geblieben.